WDR 4 Nachrichten. Um 12 Uhr mit Detlef Dickmann die Themen. Der Weltklimarat warnt vor drastischen Folgen der Erderwärmung. Hautkrebs wird als Berufskrankheit anerkannt und das Wetter Sonne und Wolken 15 bis 20 Grad. In Kopenhagen hat der Weltklimarat ein entschlossenes Handeln gegen die Erderwärmung gefordert. In seinem neuesten Bericht kommt das Gremium zu drastischen Schlüssen. So bleibe nur wenig Zeit, um eine Erwärmung über 2 Grad Celsius zu verhindern. Bei der derzeitigen Konzentration von klimaschädlichem Kohlendioxid in der Atmosphäre drohe in den kommenden Jahren sogar eine Erwärmung um 4 Grad. Dies hätte eine Zunahme von extremen Wetterphänomenen wie Stürmen, Hitzeperioden und Überschwemmungen zur Folge. Der Weltklimarat forderte die Regierungen in der Welt auf, bis 2100 ihren Ausstoß schädlicher Treibhausgase auf 0 zu reduzieren. Sonst drohten der Welt irreparable Schäden. In Teilen der Ostukraine haben trotz internationaler Kritik Wahlen begonnen. Zur Abstimmung stehen die sogenannten Republikchefs und die Abgeordneten für die Regionalparlamente der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Mit der Wahl wollen die prorussischen Separatisten ihre Unabhängigkeitsansprüche noch einmal verdeutlichen. Über die Wahl berichtet Bernd Großheim. Die Auswahl der Parteien ist überschaubar. In Donetsk sind es 2, in Lugansk 3. Favorit auf den Posten des Donetsker Republikchefs ist Separatistenführer Alexander Sacharchenko. Er ging bereits kurz nach Öffnung der Wahllokale mit seiner Frau zur Abstimmung im Anzug und nicht wie sonst in Uniform. Bis 20 Uhr deutscher Zeit läuft die Abstimmung. Europäische Union, die Vereinten Nationen, die OSZE und die Regierung in Kiew erkennen sie nicht an, da sie den Vereinbarungen der sogenannten Kontaktgruppe widerspricht, die Vertreter aller Seiten am 5. September in der weißrussischen Hauptstadt Minsk unterzeichnet haben. Russland will das Ergebnis anerkennen. Israel hat seine Grenzübergänge zum Gazastreifen geschlossen. Zuvor waren Raketen aus dem Palästinensergebiet in Israel eingeschlagen. Sie waren auf freiem Feld explodiert. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte war es der 2. Raketenangriff aus dem Gazastreifen seit dem Ende des Gaza-Kriegs im Sommer. Die beiden Übergänge Erez und Kerem Shalom sind bis auf Weiteres für den Personen- und Güterverkehr gesperrt. Bundespräsident Gauck empört die Linkspartei mit Äußerungen zur möglichen rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen. Gauck hatte in einem ARD-Interview gesagt, er habe Probleme damit, wenn ein Politiker der Linken Ministerpräsident werde. Menschen, die die DDR erlebt haben und in meinem Alter sind, die müssen sich schon ganz schön anstrengen, um dies zu akzeptieren. Aber wir sind in einer Demokratie. Wir respektieren die Wahlentscheidungen der Menschen und fragen uns gleichzeitig, ist die Partei, die dann den Ministerpräsidenten stellen wird, tatsächlich schon so weit weg von den Vorstellungen, die die SED einst hatte bei der Unterdrückung der Menschen hier, dass wir ihr voll vertrauen können. Linken-Chefin Kipping kritisierte den Bundespräsidenten. Gauck beschädige seine Autorität als Staatsoberhaupt, wenn er sich dem Verdacht aussetze, Parteipolitik zu machen. In Thüringen stimmen die SPD-Mitglieder gerade über eine Koalition unter Führung des linken Politikers Ramelow ab. Das komplette Gauck-Interview läuft heute Abend um 18.30 Uhr im Bericht aus Berlin in der ARD. Hautkrebs wird ab dem kommenden Jahr als Berufskrankheit anerkannt. Das teilte der Berufsverband der Hautärzte mit. Die Regelung gilt dann für Menschen, die während ihrer Arbeit über Jahre regelmäßig der Sonne ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Bauarbeiter, Landwirte oder auch Briefträger und Bademeister. Damit haben Betroffene Anrecht auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Dazu gehören neben Behandlungen auch Renten und Entschädigungen. Das Bundesarbeitsministerium hatte bereits zugestimmt, Hautkrebs in die Liste der Berufskrankheiten aufzunehmen. In Essen gehen am Mittag mit der Preisverleihung die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet zu Ende. Der Emmy wird von einer Kinderjury an den besten in Deutschland produzierten oder mitproduzierten Kinderfilm des Jahres vergeben. Der Emo geht an den besten Kinderschauspieler. Die Kinderfilmtage Ruhrgebiet fanden bereits zum 31. Mal statt. Eine Woche lang standen in Essen, Mülheim und Oberhausen insgesamt 16 Kinderfilme auf dem Programm. Neben dem kleinen Gespenst wurden auch Bibi und Tina und die Vampirschwestern gezeigt. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute gibt es etwas Sonne, daneben Wolken und gegen Abend etwas Regen. Bis 20 Grad, in den Bergen um 14 Grad. Zunehmend stark böiger Wind. Morgen Vormittag fällt in der Osthälfte noch Regen, sonst wechseln Sonne und Wolken. Um 15 Grad in den Hochlagen um 11 Grad. Es weht ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. Am Dienstag ist es dann stark bewölkt. Teils fällt schauerartiger Regen bei 9 bis 13 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr. WDR 4, die Verkehrslage. Zurzeit ohne Meldungen. Gute Fahrt Ihnen. WDR 4, mehr Sonntag. Mit Bastian Bender. Und mit Sonnenschein. Ich grüße Sie. Sonntag mit WDR 4. Ja, Halloween ist noch nicht vorbei, habe ich vorhin festgestellt, weil als ich in den Zug eingestiegen bin, saß da schon eine Vampirin und hat mich mit blutigem Gesicht angeguckt. Aber ich verspreche, unser gemeinsamer Mittag und der Nachmittag, die bleiben unblutig und einem Sonntag entsprechend auch wunderbar entspannt. Natürlich auch mit schöner Musik, jetzt zum Beispiel von Cat Stevens. My Lady Dabandine, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady Dabanville. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my Lady Dabanvi? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dabanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white.

heiße Klaus-Peter Meyer und wohne hier in Aachen. Fühle mich hier sehr wohl, weil ich ein sehr geschichtsinteressierter Mensch bin. Vor allen Dingen auch mit dem neuen Museumssong der Charlemagne. Sowas im Detail habe ich vorher noch nie erlebt. WDR 4. Wir sind von hier. DR4. Erstklassisch. Unser erstklassischer Musiktipp, der kommt heute von einer Schauspielerin, die in München geboren wurde und dann ist sie in Wien aufgewachsen. Als Tochter von zwei ehemaligen Burgschauspielern hat Barbara Wussow natürlich schon als Kind auch die großen musikalischen Meister kennengelernt. Und einer, sagt sie, trifft sie bis heute ganz besonders und es könnte auch daran liegen, dass er den gleichen Dialekt hatte. Es gibt die Oper von Mozart, die Zauberflöte, die so bekannt ist, aber wann immer man sie neu hört oder anders hört oder wieder hört, bin ich fasziniert von diesem Menschen, Wolfgang Amadeus, der in das Herz der Menschen schauen konnte und der durch seine Töne, besonders durch seine hohen Töne, so viel Glück und so viel Freude verbreitet. Das Bildnis ist bezaubernd schön, das liebe ich sehr. dieses Lied. Dies Bildnis ist bezaubernd schön, gesungen von Leopold Simoneau. Das ist eine der bekanntesten Arien aus Mozarts Zauberflöte und eine Freude aus dem Bereich der klassischen Musik für Schauspielerin Barbara Wusso. Wolfgang Amadeus Mozart selbst hat übrigens mal gesagt, Musik darf das Ohr nie beleidigen, sondern muss es vergnügen. Ja, und das funktioniert in seinem Fall jetzt schon seit mehr als drei Jahrhunderten. Mehr Klassik bei WDR 4. Gibt's immer freitags ab 20 Uhr. Für ein gutes Gefühl. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments. Except for one or two. Some of them are angry. Some of them are mean. Most of them are twisted. Few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. for you. Don't try to make them love you. Don't answer every call. Baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly. Some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. When you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it. Williams bei WDR 4 am Sonntagmittag. Und jetzt die Eagles. Come on, babe, don't say babe. WDR 4, die Verkehrslage. 12.31 Uhr, gerade war es noch so schön entspannt und jetzt ist plötzlich einiges los. A3 Oberhausen Richtung Köln, zwischen Leverkusen Zentrum und Köln-Mühlheim, 1 Kilometer stockender Verkehr. A40 Essen Richtung Duisburg, zwischen Essen-Holsterhausen und Mühlheim-Heimaterde, eine Baustelle 2 Kilometer stockend und da ist nur ein Fahrstreifen frei. A42 Kamp-Lintfort in Richtung Dortmund, zwischen Oberhausen Zentrum und Oberhausen Neue Mitte, 2 Kilometer stockend. Und A45 Hagen Richtung Dortmund, zwischen Kreuzhagen und Schwerte-Ärgste, ein Unfall, da haben wir 4 Kilometer Stau und nur ein Fahrstreifen ist frei. Da wo es geht, gute Fahrt. WDR 4 Mehr Sonntag mit Bastian Bender. Hallo, ich grüße Sie. Und Lieblingslieder. An allem, was man sagt, an allem, was man sagt, ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal es kommt nicht darauf an. Ich glaube nichts, ich glaube an dich. Glaubst du an mich? Ich glaube ich auch. Ich frage mich, ich frage dich, doch frage ich nicht, fragst du dich auch? Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Leicht als leicht geht es vielleicht, leicht als das, was vielleicht war. Leicht als leicht, es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich, dann so richtig ist die Versuchung groß genug. Ich lass es zukommen, lass es uns noch einmal tun. Ich geb nicht auf, gehst du mit mir mit auf uns zu. Fällt dir nichts ein, komm, leg dich auf, komm, reg dich auf und komm zu. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Gestehe, ich hatte diesen Herbst schon 2 Tage lang meine Winterjacke an, aber jo, heute ist es eigentlich doch zu warm dafür, ne? Wie warm eigentlich? Das hören wir jetzt. Heute gibt es neben etwas Sonne auch Wolken und zum Abend hin regnet es etwas. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad, in den Bergen um 14 Grad. Es weht ein zunehmend stark böiger Wind. Morgen Vormittag fällt in der Osthälfte noch Regen, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Um 15 Grad, in den Hochlagen um 11 Grad. Es weht ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. Am Dienstag ist es dann stark bewölkt, teils fällt schauerartiger Regen bei 9 bis 13 Grad. WDR 4. Wir sind von hier. Your mama says that through the week you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Kissing in the back row of the movies on a Saturday night with you. Oh, holding hands together, you and I. Holding hands together, yeah. Forever, you and I, we could stay. Aufstehen mit WDR 4. Weil dann einfach die Stimmung besser ist. Mit Es lebe die Liebe. Ja, mein Schatz. Ich liebe dich. Ihr Verein im Quiz hoch 4. Super gemacht, Herr Aschoff. Nachrichten, Wetter und Verkehr. Alle halbe Stunde. Fahren Sie gut. Und natürlich Oldies, Hits und Lieblingslieder. Das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Alles, was Sie zum Aufstehen brauchen. WDR 4 Guten Morgen. Immer ab 6. Bitte keine Sonntagsmüdigkeit, denn Ihre Agententätigkeit startet. 004, der WDR4 Musikagent. Auch heute merken wir, der Herbst, der kann wirklich schön sein. Und um den Herbst geht's heute auch im Musikagenten. Ich spiele jede Stunde ein Lied mit einem Herbstbezug und ich stelle eine Frage dazu. Finden Sie die Antwort? Und zu jeder Antwort gibt's wie immer Buchstaben. Am Schluss entsteht so ein Lösungswort und das hat dann 5 Buchstaben. Und das können Sie gewinnen, eine WDR4-Tasse, ein WDR4-Schlüsselband und Karten für Santiano in Düsseldorf oder Essen. Das können Sie auswählen. Und jetzt geht's los. Mary Rose singt Es wird Herbst und während sie das tut, können Sie schon mal überlegen, wie die Schwester von Mary nochmal heißt. Sie ist auch Sängerin und von ihrem Vornamen brauchen wir den 3. Buchstaben. Am besten notieren, es kommen ja noch mehr. Das mit der Liebe lass ich sein, das mit den Männern ist passé. Mir pfeift doch eh keiner mehr hinterher und niemand starrt mir mehr aufs Dekolleté. Es wird Herbst in mir, leise zieht durch mein Gemüt ein Stimmungstief. Es wird Herbst in mir, Schluss mit lustig, jetzt werde ich depressiv. Wozu noch fasten? Für wen quäl ich mich? Ich hab was Besseres entdeckt. Wasser und Rohkost hab ich lang schon satt. Ich gönn mir endlich alles, was mir schmeckt. Es wird Herbst in mir. Ich lass mich so richtig gehen und mache mir nen Lenz. Es wird Herbst in mir. Bonjour Tristesse, willkommen Dekadenz. So wie im Herbst sogar die schönsten Rosen welken, so verblüht im Herbst des Lebens mancher Traum. So wie im Herbst die Blätter von den Zweigen stürzen, fällt ein Stückchen Zukunft ab vom Lebensbaum. Es wird Herbst in mir. Wie aus heiterem Himmel werd ich wehmutsvoll. Es wird Herbst in mir. Ich hab den Blues und singe nur noch in Moll. Es wird Herbst in mir. Es beginnt des Lebens saure Gurkenzeit. Es wird Herbst in mir. Doch ich hoffe, der Winter ist noch weit, ganz, ganz weit.

se all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Siega all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. WDR 4 Nachrichten. Um 13 Uhr mit Detlef Dickmann. Die Themen: Der Weltklimarat ruft zum Kampf gegen die Erderwärmung auf. Bundespräsident Gauck erntet nun auch Kritik von SPD und Grünen. Und das Wetter: Sonne und Wolken, 15 bis 20 Grad. Der Weltklimarat warnt vor drastischen Folgen der Erderwärmung. In Kopenhagen stellten die Wissenschaftler ihren neuesten Bericht vor. In diesem warnen sie vor irreparablen Schäden, sollten die Regierungen weltweit nicht ihren Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduzieren. Aus der WDR-Nachrichtenredaktion Christoph Ulrich. Die Daten des Weltklimarates sind alarmierend, so sei zum Beispiel die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre so hoch wie nie. Deshalb sei inzwischen eine Erderwärmung von bis zu 4 Grad möglich. Die Folgen wären noch heftigere Stürme, Überschwemmungen und Dürrephasen. Das Gremium verlangt daher jetzt ein entschlossenes Handeln. So müsse der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxides bis 2100 auf Null gesenkt werden. Bedenken, dass dadurch die Weltwirtschaft Schaden nehmen könnte, teilen die Forscher nicht. Würde man jetzt die CO2-Emissionen drastisch senken, würde das globale Wirtschaftswachstum nur um 0,06 Prozentpunkte sinken. Der Chefvermögensverwalter der Deutschen Bank geht davon aus, dass Bankkunden bald Strafzinsen für große Guthaben zahlen müssen. Einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge nennt er als Grund die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Außerdem weist der Banker darauf hin, dass die EZB selbst Strafzinsen von Banken verlangt, die ihr Geld bei ihr parken. Seit gestern sollen Kunden einer kleinen Direktbank aus Thüringen für große Summen auf Tagesgeld- oder Girokonten 0,25 Prozent Zinsen zahlen. Die Verbände der Volksbanken und Sparkassen lehnen ein solches Vorgehen bisher ab. Nach der Linken kritisieren nun auch SPD und Grüne Bundespräsident Gauck für seine Äußerungen über einen möglichen linken Ministerpräsidenten in Thüringen. SPD-Vize Stegner sagte dem Tagesspiegel, in strittigen Fragen der Tagespolitik sei Zurückhaltung klug und geboten. Die Grünen-Politikerin Künast sagte der Leipziger Volkszeitung, es stehe Gauck nicht zu, die Regierungsbildung infolge freier Wahlen anzuzweifeln. Ähnlich hatte sich zuvor die Linken-Parteichefin Kipping geäußert. Aus Berlin berichtet Sabine Müller. Gauck hatte in einem ARD-Interview gesagt, ein linker Ministerpräsident in Thüringen würde ihm einiges abverlangen. Gauck wörtlich: Menschen, die die DDR erlebt haben und in meinem Alter sind, die müssen sich ganz schön anstrengen, um das zu akzeptieren. Linken-Chefin Kipping wehrt sich außerdem gegen Gaucks Grundsatzfrage, ob man der Linkspartei voll vertrauen könne, ob sie tatsächlich von den alten Vorstellungen der SED abgerückt sei. Kipping findet solche Zweifel an der demokratischen Gesinnung der Linken völlig unangebracht. Das weise sie in aller Form zurück. Trotz internationaler Kritik finden in Teilen der Ostukraine Wahlen statt. In den Regionen Donetsk und Lugansk sollen die sogenannten Republikchefs und die Abgeordneten für die Regionalparlamente bestimmt werden. Die prorussischen Separatisten wollen so ihren Anspruch auf Unabhängigkeit bekräftigen. Die ukrainische Regierung in Kiew bezeichnet die Abstimmung als verfassungswidrig. Auch der Westen kritisiert sie. In Berlin wird es Mitte des Monats nach Angaben der Polizei offenbar doch keine Hooligan-Demonstration geben. Einem Sprecher zufolge war die Anmeldung für die Aktion gefälscht. Am Freitag hieß es noch von Seiten der Berliner Behörden zu einer Kundgebung der sogenannten Hooligans gegen Salafisten würden 10.000 Teilnehmer erwartet. Nach den Ausschreitungen bei Hooligan-Protesten vor einer Woche in Köln berichtet der Spiegel von ersten Fahndungserfolgen. Mehr als 30 Ermittlungsverfahren wurden demnach eingeleitet. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute gibt es etwas Sonne, Wolken und gegen Abend etwas Regen. Bis 20 Grad in den Bergen um 14 Grad. Dabei nimmt der Wind stark böig zu. Morgen Vormittag fällt in der Osthälfte noch Regen, sonst wechseln Sonne und Wolken um 15 Grad. Wieder ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. Am Dienstag ist es dann stark bewölkt, teils fällt schauerartiger Regen bei 9 bis 13 Grad. Die Zeit 13.04 Uhr. WDR 4, die Verkehrslage. A1 Dortmund Richtung Köln, zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen, eine Baustelle, 1 Kilometer stockender Verkehr. A1 Euskirchen Richtung Dortmund, zwischen Kreuz Köln Nord und Köln Niel, eine Baustelle, 2 Kilometer stockender Verkehr. A3 Oberhausen Richtung Köln, zwischen Leverkusen-Opladen und Köln-Mühlheim, eine Baustelle, 3 Kilometer stockender Verkehr. A3 Köln Richtung Oberhausen, zwischen Köln-Dellbrück und Leverkusen-Zentrum, ein Unfall, 7 Kilometer Stau. Hier ist nur ein Fahrstreifen frei und der Zeitverlust etwa eine Dreiviertelstunde. A40 Essen Richtung Duisburg, zwischen Essen-Huttrop und Mühlheim-Heimaterde, eine Baustelle, 3 Kilometer stockend. Außerdem ist da nur ein Fahrstreifen frei und Sie müssen mit etwa 10 Minuten Zeitverlust rechnen. A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund, zwischen Oberhausen-Zentrum und Oberhausen-Neue-Mitte, 2 Kilometer stockend. A45 Gießen Richtung Dortmund, zwischen Lüdenscheid-Nord und Schwerte-Ärgste, ein Unfall, 6 Kilometer Stau, da ist nur ein Fahrstreifen frei und es kostet Sie etwa eine Stunde Zeit. Und A516 Abzweig Oberhausen, zwischen Kreuz-Oberhausen und Oberhausen-Eisenheim, 1 Kilometer Stau. Das war's, da wo es geht, gute Fahrt. WDR 4 Mehr Sonntag mit Bastian Bender. So, ich setze mich mal gerade ans Klavier und Gazebo singt. Schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. vorüber und unsere Liebe kalt. Oh, c'est la vie. Nur Alltag und Gewohnheit gab ihr noch etwas Halt. Oh, c'est la vie. Sie war schon eingeschlafen, als ich die Zeitung las. Und bei den Inseraten fand ich das. Bist du gern einmal nach Paris, einfach so nur zum Spaß? Willst du tanzen und träumen abends am Montparnasse? Fühlst du dich manchmal leer? Willst du endlich mal raus? Dann schreib mir unter Kennwort, steig mit mir aus. Ich hatte zwar versprochen, nur einer treu zu sein. Oh, c'est la vie. Doch langsam zu versauern, das fiel mir auch nicht ein. Oh, c'est la vie. Und dieses Inserat da versprach ein bisschen Glück. So nahm ich ein Papier und schrieb zurück. Ich will gern einmal nach Paris, einfach so nur zum Spaß. Ich mag glänzende Nächte und Champagner im Glas. Ich will leben, was ich genieß. Mich hält nichts mehr zu Haus. Darum treff ich dich morgen, steig mit mir aus. Hab ich pünktlich nach ihr dann ausgeschaut. Oh, c'est la vie. Da kam sie um die Ecke, sah mich und lachte laut. Oh, c'est la vie. Und dieses helle Lachen, das kannte ich genau. Vor mir stand nämlich meine eigene Frau. Bist du gern einmal nah? Hab ich staunend gefragt, dass du einfach mal raus willst, hast du mir nie gesagt. Dieses Leben nach Plan ist mies und jetzt stellt sich heraus, wir verstehen uns noch immer, darum komm mit mir nach. Einfach so nur zum Spaß. Lass uns tanzen und träumen mit Champagner im Glas. Dieses Leben nach Plan ist mies, du und ich wollen raus. Wir verstehen uns noch immer, steig mit dir aus. Udo Jürgens, der ist quasi schon auf dem Weg zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Freitagabend hat seine Tour offiziell begonnen vor 10.000 Menschen in Stuttgart und die waren richtig begeistert. Die Stuttgarter Zeitung schreibt online, das sei eine ganz große Show gewesen, abwechslungsreich, spannend in ihrer Qualität, mustergültig, vorbildlich. Und schon am Dienstag und Mittwoch singt er in Köln, präsentiert von uns, von WDR 4. Anschließend gibt es noch Konzerte in Oberhausen, Münster, Dortmund und Bielefeld plus Zusatzkonzerte im März. Johannesburg. way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. WDR 4. Wir sind von hier. Auch in Bochum, Hattingen und Neukirchen-Vluyn. Die Stones am Sonntag bei WDR 4. Heute ist der 2. November und ja klar, November, das ist traditionsgemäß der Monat, in dem der Toten gedacht wird. Da denkt man an Freunde oder an Familienmitglieder, die eben nicht mehr da sind. Aber wer denkt an die, die keine Familie mehr hatten und keine Freunde? In Unna gab es für diese Menschen eine ganz besondere Trauerfeier. Alle Bürger waren eingeladen und unsere WDR 4-Reporterin Claudia Wiedfeld ist auch gekommen. Sie sagt, das war gut und das sollte Schule machen. Wir gedenken Gerda Töpelt. Wir gedenken Hannah. 21 Namen, 21 Schicksale, 21 unterschiedliche Menschen, die eines verbindet. Jeder von ihnen ist allein gestorben, ohne Familie, ohne Freunde. Irgendwann waren sie nicht mehr da. Ihre Wohnungen wurden aufgelöst, die Möbel zum Sperrmüll gebracht. Erinnerungsstücke, die keiner wollte. Doch es gibt Menschen, die wollen nicht, dass ein Leben so zu Ende geht. Als Ruth Normann die Todesanzeige von 21 Verstorbenen aus Unna in der Zeitung las, war für sie klar, ich werde diesen Menschen eine letzte Ehre erweisen. Ich finde, dass kein Mensch allein gehen sollte und dass man jedem gedenken sollte, egal wie sein Leben war. Wir haben nur eins. Und als ich das gelesen habe, war das für mich ganz klar, dass ich heute hier hingehen würde. Wie Ruth Normann denkt auch Inge Mönikes. Die 79-Jährige ist ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Die alte Dame, die eine große Familie hat, kann es nur schwer ertragen, wenn Menschen am Ende eines langen Lebens ganz allein sind. Auch für sie war es deshalb selbstverständlich, die Gedenkfeier zu besuchen. Es ist so traurig, dass sie einfach so verschwinden. Und da gehört es sich wohl, dass man dabei ist. Und ich denke, es müssten mehr Leute dabei sein. Und das hat was mit Würde zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Schön, dass Sie da sind, um Abschied zu nehmen und den Verstorbenen. Wichtig ist so ein würdevoller Abschied auch für Birte Schneider. Sie ist Bestattermeisterin. Der Tod gehört zu ihrem Beruf. Und doch ist es für die junge Frau nicht einfach, wenn sie und ihre Kollegen immer öfter ganz allein an einem Grab stehen. Und auch da muss man ab und zu innehalten und für sich selber sagen, was ist mein Leben und wie wird mein Leben mal enden? Und ich denke, das ist für die Mitarbeiter und für mich auch ein Weg, das Ganze zu verarbeiten. Vater unser im Himmel. Für jeden, der in diesem Jahr in Unna allein gestorben ist, wird an diesem Abend gebetet, für jeden eine Kerze angezündet. Dann löst sich die Trauergesellschaft auf. Nicht nur Karin Riedel geht mit einem guten Gefühl nach Hause. Es ist eine sehr schöne Feier, die ja auch Raum lässt für Gedanken an andere Menschen, die verstorben sind. Und ja, ich wünsche einfach, dass ganz viele Menschen sich auf den Weg machen und Menschen begleiten in Krankheit, in Sterben, in Tod. Eine Trauerfeier in Unna für 21 Menschen, die sonst allein gegangen wären. Claudia Wiedfeld hat berichtet für WDR 4. Riding along on the words of a song in my head. Thinking all day of the thoughts in my mind never said. I have needed a friend over and over again. Everyone seems of a God they've known. Now I have a God of my own. When it's better now, been a long, long time. Never a question, a reason to fight right or wrong. take my time and I'll go when it's better now. Been a long, long time. Yeah, it's better now that the words can rhyme. Gotta have something to sing about. Everyone must have a song. Something to sing about. Everyone singing my song. Gotta have something to sing about. Everyone must have a song. Now I got something to sing about. Everyone singing my song. Oldies, Hits und Lieblingslieder. WDR 4. Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich noch immer gerne mit dir. Schau mal herein. Ruf vorher kurz an und lad dich ruhig ein. Wenn es kein Umweg für dich ist, schau mal herein. Was immer passiert, ich weiß doch, zu dir, da könnte ich hin. Und gibt es für mich ab und zu ein Problem, dann habe ich jemand, der kann nicht nur reden, der kann auch verstehen. Und wenn wir uns sehen, ist es immer noch schön. Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich noch immer gerne mit dir. Schau mal herein. Ruf vorher kurz an und lad dich ruhig ein. Wenn es kein Umweg für dich ist, schau mal herein. Die Verkehrslage. Um 13.30 Uhr A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Leverkusener Brücke 5 Kilometer Stau. A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Köln Nord und Köln Niel eine Baustelle und 2 Kilometer stockender Verkehr. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Leverkusen Opladen und Köln Mülheim Baustelle 4 Kilometer stockend. A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Dreieckheimer und Leverkusen Zentrum. Ein Unfall, 10 Kilometer Stau. Nur ein Fahrstreifen ist frei. Es kostet Sie mehr als eine Stunde Zeit. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Essen-Huttrop und Mülheim-Heimaterde. Eine Baustelle, 3 Kilometer Stau. Nur ein Fahrstreifen ist frei, Zeitverlust etwa 15 Minuten. A42 Kamp-Lintwort Richtung Dortmund zwischen Kreuz Oberhausen-West und Oberhausen-Neue Mitte. 3 Kilometer Stau. A43 Recklinghausen Richtung Münster zwischen Senden und Kreuz Münster-Süd. 1 Kilometer stockend. A45 Gießen Richtung Dortmund zwischen Lüdenscheid-Nord und Schwerte-Ärgste. Unfall, 7 Kilometer Stau, da ist nur ein Fahrstreifen frei. Zeitverlust etwa eine Dreiviertelstunde. Und A516 Abzweig Oberhausen zwischen Kreuz Oberhausen und Oberhausen-Eisenheim. 2 Kilometer Stau. WDR 4 Mehr Sonntag mit Bastian Bender. Wenn man die amerikanische Band The Rembrandts fragt, was für Musik macht er eigentlich, dann sagen sie schlauer Gitarrenpop. In Ordnung, hier ist schlauer Gitarrenpop mit Just the Way It Is, Baby. Three steps to heaven. just listen, and you will plainly see. As life travels on, and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one, you find a girl to love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Well, it sure three steps to hell. Seems like three steps to hell to me. The formula three steps to heaven. For heaven, three steps to hell. Very simple. Just follow the rules, and you will see that as life travels on, and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Now, baby, there are three steps to heaven. Now all you gotta do is follow the rules, and you will plainly see that as life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one, you find a girl to love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Well, I sure three steps to hell seems like three steps to hell to me. Just follow steps one, two, and three. Garzweiler, Ibbenbüren, ich weiß nicht, an welches Bergwerk Lee Dorsey gedacht hat, als er den folgenden Song gesungen hat, Working in a Coal Mine. Aber der singt da vom harten Leben in der Mine, vom Arbeitsbeginn morgens um 5 und von der Müdigkeit da unten. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to step down. 5 o'clock in the morning, this go on. Yeah, working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Close my nickel in the morning, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for heaven, I'm just working in a coal mine. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dad, I'm working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dad, I'm working in a coal mine. WDR 4. I was the one that you know. I was just sorry ever after 74. Der offizielle Sender für ein gutes Gefühl. Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. I have never dreamed it, have you ever dreamed a night like this? WDR 4. Dreamed a night like this. Oldies, Hits und Lieblingslieder. Schenk mir den Augenblick, dir was zu sagen. Vielleicht hast du's ja geahnt, vielleicht aber auch nicht. Ich will dich was fragen. Ich nehm all meinen Mut zusammen und mein Herz in die Hand, damit ich es wage. Willst du bei mir bleiben? Von jetzt an bis zum Schluss. Willst du mein Zuhause sein? In diesem großen Zirkus willst du bei mir bleiben, auf dieser weiten Reise, bis der letzte Vorhang fällt für uns beide. Vielleicht wird's nicht immer einfach sein. Die Last der schweren Tage wird leichter, wenn wir sie teilen und uns gegenseitig tragen. Willst du bei mir bleiben, von jetzt an bis zum Schluss? Willst du mein Zuhause sein, in diesem großen Zirkus? Willst du bei mir bleiben, dieser weiten Reise, bis der letzte Vorhang fällt für uns beide. Sag es leise oder sag es auch laut. Sag es, weil du sicher bist, dass du dich traust. Willst du bei mir bleiben, von jetzt an bis zum Schluss? Willst du mein Zuhause sein, in diesem großen Zirkus? Willst du bei mir bleiben, auf dieser weiten Reise, bis der letzte Vorhang fällt für uns beide? Willst du bei mir bleiben? Willst du mein Zuhause sein? Vier Songs, vier Fragen, ein Lösungswort. So funktioniert das jetzt. 004, der WDR4 Musikagent. Heute mit herbstlicher Musik und zu gewinnen gibt es unter anderem Santiano-Konzertkarten und eine WDR4-Tasse. Herbsttage heißt das nächste Lied, auf Englisch Autumn Days. Das ist ein Instrumentalstück und es kommt von Julian Anderson. Und die Frage ist, auf welchem Instrument spielt er denn hier? Und wie immer brauchen wir einen Buchstaben am Schluss, und zwar dieses Mal den 7. Buchstaben. Hier ist das Lied. Thank you.

coming close together with a feeling that I've never known before in my time. She ain't ashamed to be a woman nor afraid to be a friend. I don't know the answer to the easy way she opened every door in my mind, but dreaming was as easy as believing it was never gonna end. And loving her was easier than anything I'll ever do again. Oldies, Hits und Lieblingslieder. Glauben sollte. drück die Null. Wo deine Sachen sind, ob du hier schlafen kannst, weil du nicht weißt, wohin und ich dich abholen soll, im Polizeirevier, dort die Vier. Wenn du Probleme hast mit deiner neuen Frau, ist deine Kohle weg, sind deine Haare grau, ist das die Einsamkeit, die dir zu schaffen macht, drück die Acht. Brauchst du Hilfe bei der Frage, wie's mir geht in meiner Lage, ich Gefühle für dich hege oder groll? Wie viel ich dir glauben sollte, was ich jetzt noch von dir halte und wie oft mir sowas noch passieren soll. Drück die Null. Nachrichten. Um 14 Uhr mit Detlef Dickmann.